Buongiorno, guten Morgen und willkommen zur 9. Folge von Italopod, dem Italienisch-Lernen-Podcast. Heute will ich zur Abwechslung wieder Vokabeln vorstellen und zwar werde ich die nochmal nach der Keyword- oder Linkwort-Methode vorstellen. Das heißt mit Visualisierung, mit Bild. Das hatten wir ja schon mal in Folge 2 und wer die gehört hat, der wird sich sicherlich, hoffe ich doch, noch daran erinnern an die Wörter und an die Bilder. Zum Beispiel ging es ja um das Bahngleis. Ja, erinnern Sie sich, wie das Bild und wie das Wort für Bahngleis ist? Oder ein anderes Wort war der Zug. Auch da hatte ich ja ein Bild vorgestellt, um sich das Wort Zug besser zu merken. So, was Ähnliches wollen wir heute auch machen. Aber zunächst muss ich ja sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von meinen Zuhörern. Inzwischen haben wir fast 60 Abonnenten und keiner spricht mit mir. Das ist doch schade. Ich meine, ich mache mir ja doch ein bisschen Mühe hier und wenn ich so gar nichts höre, dann weiß ich nicht, gefällt es Ihnen, was gefällt nicht, ist die Soundqualität ausreichend, gibt es irgendwelche Wünsche, wo es hingehen soll. Ich würde mich also freuen, wenn ich noch ein paar Feedback-E-Mails kriegen würde. Die E-Mail-Adresse ist knorzi@gmail.com, knorzi@gmail.com. Und ich habe mir nämlich gesagt, ich schenke mir selbst zu Weihnachten eine neue Soundkarte. Creative hat ja so eine tolle neue Soundkarte. Und die muss ich mir aber verdienen und die kriege ich nur, wenn ich auch Feedback von irgendwelchen Hörern aus meinem Podcast höre. Also wenn ihr mir was zu Weihnachten schenken wollt oder mir erlauben wollt, dass ich es mir schenke, dann meldet euch doch. Genug von mir. Jetzt gehen wir mal zu den Vokabeln über. Zunächst noch eine kurze Anweisung, wie das funktionieren soll. Ich sage das italienische Wort und ich suche mir dann ein Bild, das ich mir möglichst plastisch vorstellen kann, oder ein anderes Wort, was ich von dem Klang, ja, von dem Klang her bilde. Häufig nehme ich englische Wörter, weil für mich die englischen Wörter häufig sehr ähnlich klingen wie die italienischen. Manchmal deutsche, französische, aber häufig doch englische. Oder ich suche mir ein Bild, was gut dazu passt und orientiere mich möglichst am Klang. Ja, also ich sage es nochmal, ich stelle das italienische Wort vor, sage dann ein Bild dazu und dann haben Sie die Gelegenheit, sich das einzuprägen. Ich lasse eine kurze Pause, aber wenn das zu schnell für Sie ist, drücken Sie doch einfach die Pausentaste, bis das Bild gut sitzt und dann machen Sie weiter. Am Ende frage ich dann die Vokabel nochmal ab wieder, dass ich sage das italienische Wort und Sie haben dann Gelegenheit, das Italienische zu sagen und hoffentlich fällt Ihnen das Bild ein und dazu dann das passende deutsche Wort. Ich fange mal an mit der ersten, das ist Il Viso, V-I-S-O und es bedeutet Gesicht oder Angesicht und ich merke mir das mit einem Helmvisier. Ja, also wenn ich das Wort Viso lese, dann kommt bei mir das Bild Visier von einem Helm und dann komme ich, die Verknüpfung mache ich dann zu Gesicht oder zum Angesicht. Dann das nächste Wort wäre, oder Redensart, dare un occhiato a, das heißt einen Blick werfen. Und das merke ich mir, occhiata, da steckt das Wort occhi drinnen, die Augen oder das Auge. Und dare un occhiata, ein Auge geben, das ist ein Bild, das habe ich sehr plastisch und ich habe praktisch vor mir ein Auge, das ich aus dem Auge rausnehme und so zur Tür hinaus halte und so um die Ecke gucke. Ja, einen Blick werfen. Das nächste Wort wäre parrucchiere und das ist der Friseur. Nun habe ich Pinocchio gelesen und da habe ich jetzt noch parat das Wort Parrucchino, das ist die Perücke und Parrucchiere, merke ich mir Parrucchino, Perückenmacher, ist der Friseur. Das nächste Wort ist La Bibita. Bibita ist ein Getränk und das merke ich mir Bibita, Babytee, ist ein Getränk. Dann Affare, das ist ein Geschäft und das Bild ist relativ einfach, eine Affäre im Büro, Ich gehe jetzt nicht in Details, aber da fallen mir ja schnell ein paar Szenen zu ein, die sich gut einprägen. Angelo, Ecke. Ja, im Englischen Angel, Engel. Das kann man sich also leicht mit dem Englischen Engel merken. Dann Ampio, weit oder umfangreich. Oh, das merke ich mir mit einer Amplitude. Ich sehe davor meine Stereoanlage. Die Amplitude soll möglichst hoch gehen, weit nach oben, weit nach unten. Ampio, weit, umfangreich. La Natale, Weihnachten. Das merke ich mir mit einem Weihnachtsbaum und dann darunter ist ein Geschenk. Und in dem Geschenk ist ein Nattel. Nattel ist das Handy bei uns hier in der Schweiz. Ja, Natale, Nattel, komme ich leicht auf Weihnachten. Il Dono ist das Geschenk, im Englischen Donate, schenken, geben, da merke ich mir über das Englische. Und der Weihnachtsbaum, Albero di Natale. Albero ist der Baum, das merke ich mir damit, dass ein Bekannter von mir heißt Albert und ich sehe einen Baum und Albert sitzt oben in diesem Baum. Albert, Albero, komme ich gleich drauf. Natale, Weihnachten wissen wir schon. Albero, die Natale. Das soll schon gewesen sein. Nicht zu viele Wörter auf einmal. Und jetzt wollen wir mal durchgucken, ob die hängen geblieben sind. Was heißt denn il viso? Gesicht, Angesicht. Dare un'occhiata a. Einen Blick werfen. Il parrucchiere, der Friseur. La bibita, ein Getränk. Il affare, ein Geschäft. Il angolo, die Ecke. Ampio, weit, umfangreich. La Natale, Weihnachten. Il Dono ist das Geschenk. Angelo, der Engel. Und Albero di Natale, der Weihnachtsbaum. So, bevor ich jetzt aufhöre, wer nur Italienisch lernen will, kann jetzt abschalten. Aber weil Weihnachtszeit ist, erzähle ich doch noch eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich wieder meine E-Mails ausgegraben. Auch das haben wir in Folge 5 ja schon mal gehabt, dass ich was vorgelesen habe. Das ist also eine E-Mail, die ich in Siena geschickt habe an meine Freunde zu Hause. Die erste E-Mail. Ich bin also angekommen am ersten Abend, saß dann da in meinem Zimmer und habe folgende E-Mail geschrieben, die ich dann am nächsten Morgen in der Schule verschickt habe. Fa freddo, non caldo, als Überschrift. Das Beste zuerst. Ich bin saufroh, dass ich mir für die Reise noch so ein schickes Kapuzenjäckchen geleistet habe. Es ist nämlich kälter hier als bei euch. Und die Regenjacke brauchte ich auch schon am ersten Abend. Und in der Bude funktioniert die Heizung nur manchmal, bin mir noch nicht sicher wann, aber ich glaube, Stefan hat da die Finger drin. Ich probiere gerade meinen ersten Schluck Chianti Classico. Ohne Classico und ohne schwarzen Hahn ist er nicht original. Im kleinen Wasserglas, weil... mehr hat es hier nicht. Der, also der Chianti, ist jedenfalls ganz ordentlich. Oh, der lokale Tropfen und mit 13,5% wird er mich ja schnell wärmen. Nimm doch gleich noch einen Schluck und schmatz mit den Lippen. Aber hallo erstmal, liebe Freunde. Ich schicke euch einfach mal einen kurzen, ja okay, streiche kurz, Reisebericht aus der schönen Toskana. Heutzutage hat man natürlich einen Wireless Internet Point in der Schule, wenn ich den Lappy mitschleppen kann, dann könnt ihr auch von mir hören. Und ich freue mich, von euch zu hören. Andiamo in Treno. Die Anreise verlief super. Die Zeit verging dank gutem Buch und meinem neuen iPod wie im Fluge. Nur in Mailand kamen wir mit Verspätung an und ich musste auf den anderen Zug rennen und bin zum Zug nach Venezia gesprungen. Wohl, weil ich Donna Leone gelesen habe und ihre Bücher dort spielen. Zum Glück kam mir die 5-minütige Abfahrtverschiebung aber komisch vor und so bin ich da in letzter Sekunde mutig auf den Zug nach Rom gesprungen, der da wirklich Richtung Florenz fuhr und heil in Florentia angekommen. Dort war die offizielle Abfahrtzeit nach Siena nur um 3 Minuten anders als von der Schweizer Bundesbahn angegeben. Das ist hier normal. Wichtig ist noch zu wissen, dass man sein Ticket abstempeln muss, auch wenn man dies im Ausland gekauft hat. An den Gleisen stehen dazu gelbe Automaten. Die Schaffner kontrollieren das. Fußmarsch zur Wohnung war kein Problem und Stefano, der Hausherr, hat mich schnell durchgeführt und mit vielen Gesten und wenig Worten die Einrichtung erläutert. Gab ja nicht viel zu sehen. Küche, WC, Wohnzimmer, sein Zimmer, mein Zimmer und das Zimmer von Anja. Ich fragte Stefan, wo denn La Doccia sei. Doccia? Ah, Dozia. Die Dusche. Zurück ging's ins WC. Ah ja, Der Duschkopf ist direkt über der Toilette und ein Loch im Boden sorgt für den Abfluss. Dauert also etwas länger, das Duschen, weil man ja danach noch feudeln muss. In der Küche hat es keine Spülbürste und keinen Stöpsel fürs Becken. Alles steht praktischerweise in Griffweite rund um die Spüle. Und mein Geschirr wasche ich daher vor dem Kochen besser ab als danach. Das Handtuch wird einmal im Monat gewechselt. Gut, habe ich ein eigenes dabei. Wegen der Bakterien und so. Mein Zimmer ist wirklich sehr einfach. Das Bett klein und die Bettwäsche Lenzuola, wohl typisch italienisch. Eine dünne Wolldecke, ein Tuch darüber und noch eine zweite Wolldecke, falls es mal wirklich kalt wird. Das stört mich jedenfalls am meisten. Aber Flöhe habe ich immerhin noch keine gefunden. Die halten vielleicht gerade Winterschlaf. Ah, und neben mir und Stefan wohnt noch so ein junges blondes Ding hier. Sie fragt mich, die doofe Say? Keine Reaktion von mir. Meine Gedanken rasen, versuchen ein Muster zu erkennen. Das hatte ich doch schon mal gehört. Verdammt, die doofe Say, die doofe Say. Die doofe Say? Fragt sie erneut und ich stammel, Sono Tedesco, ma abito in Svizzera. Worauf sie antwortet, das habe ich mir doch gleich gedacht. Puh, das erleichtert natürlich vieles. Anja kommt aus Berlin und studiert hier Italienisch und Französisch. Parlo Italiano. Heute in der Schule waren wir 7 neue. Zuerst habe ich eine kleine, dicke, schnaufende Frau gesehen. Edith schimpft jetzt wieder mit mir, aber sie ist nun recht unattraktiv und sie war wirklich am Schnaufen. Ohne Ende. Und immer hin und her gegangen. Wohl Hitzewallungen gehabt, die Arme. Wahrscheinlich wegen der hügeligen Lage der Stadt und einem kurzen Fußmarsch. Jedenfalls habe ich mir gedacht, oh nein, die ist deutsch und so richtig zum Schämen. Monika heißt sie und kommt aus Montreux. Eigentlich aber aus St. Gallen und ich habe sehr geschmunzelt, als ich das vernahm. Und da sie kein Italienisch kann und nur wenig Englisch, bekommt sie Erläuterungen mal auf Deutsch von mir und mal auf Französisch von der Norwegerin Nina. Das ist überhaupt das Spannendste an der Sache. Ich denke auf Deutsch, aber ich rede wahlweise auf Englisch oder Italienisch und höre auch mal Französisch oder Japanisch. Jedenfalls alles sehr multilinguistisch hier und spannend. Irgendwie klappt es tatsächlich immer mit der Verständigung. Jedenfalls gibt es zurzeit 3 Gruppen. Nullwissen, Kaumwissen und der Rest. Ich habe es in die mittlere Gruppe geschafft. Wir sind nur zu viert, was natürlich super ist. Und bin dort natürlich das Schlusslicht. Jedenfalls, wenn es um Sprechen geht. Aber das ist voll okay. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich muss nicht erneut lernen, Mi chiamo Stefan. Obwohl ich schon froh war, dass ich das wenigstens konnte. Chinchi aus Japan kann kein Englisch. Hans aus Schweden hat ein Haus in Ligurien und lernt Italienisch, um den Klempner rufen zu können. Und Manuela aus Zürich hat einen italienischen Freund und lernt Italienisch wegen L'amore. Erstaunlich jedenfalls, wie viel ich verstehe, wobei ich nur durchkomme, weil ich die letzten Tage so viel Learn Italian Podcast gehört habe. Ja, und wir machen hauptsächlich Grammatik. Unsere Insegnante, die Lehrerin, Maria Angela, ist genau so, wie man sich eine Italienerin vorstellt. Ende 30, schwarzhaarig, dünn und laut. Sehr laut. Und ich muss die ganze Zeit an Sex denken. Wenn ich sie sehe. Wild und hemmungslos. Ja, ich räusper, zieh die Schultern hoch und setze den Unschuldsblick auf. Hey, da kann ich ja nichts für. Ich versuche ja, mich zu konzentrieren. Ein Gedanke an Monika reicht dann aber meist, um die kalte Dusche zu ersetzen. Die ist jedenfalls echt anstrengend, die Marie Angela, und nach 3 Stunden waren wir alle stanco morto, todmüde. Zum Abendbrot habe ich mir einen Fertigsalat gekauft und dazu ein Brokkoli und ein paar Nudeln aus der Region. Ja, nicht wirklich gut, aber billig und nahrhaft. Nur irgendwie nicht La Dolce Vita, wie man sich das so vorstellt. Immerhin habe ich dafür absolut super Kekse, I Biscotti, gekauft. Heißen Cavolucci, Seepferdchen, aber vielleicht spinnt mein Wörterbuch auch. Und schmecken nach Mehl und Anis und haben genügend Zucker, um mich durch den nächsten Marathon zu treiben. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Oh ja, und wie ich gerade merke, auch zu weinen. La Città di Siena. So, zum Abschluss noch was zur Stadt. Das Wichtigste zuerst. Sie hat genau die richtige Größe für mich. Am ersten Abend habe ich mich im Dunkeln und Regen ein wenig verlaufen, aber ach, das geht eigentlich gar nicht wirklich, weil sie von einer Mauer umgeben ist und man schnell wohin kommt, wo man schon mal war, selbst am ersten Abend. Die Stadt ist also handlich genug für einen Landjungen wie mich. Und ich verstehe, warum sie bei Amerikanern so beliebt ist. Sie ist alt. Man spürt das überall. Enge, hohe Gassen, alte Gebäude, schäbig, aber dennoch irgendwie schön. Es gibt 17 Bezirke, jeder mit einem Brunnen und einer Kirche, plus Dom und sehr großer Basilika. Und schließlich natürlich den schönsten Platz der Welt, Il Piazza di Campo. Dazu ist es hügelig und immer wenn man gerade hoch steht, dann sieht man die grünen Hügel der Toskana locken. Am kommenden Wochenende gehe ich daher wandern, keine Frage. Die Abende sitze ich ja hier und versuche zu verstehen, was denn wohl ein indirektes Personalpronomen ist. Oder Präposition? Ach, wie war das nochmal mit dem Genitiv? Sagte ich schon, dass ich Deutsch abgewählt habe, sobald ich konnte, zusammen mit Französisch, dafür lieber Physik Leistungskurs gemacht habe. Ja, auch nicht gerade meine schlaueste Entscheidung, aber das ist eine andere Geschichte. Basta. So, wer jetzt noch dabei ist, chin chin und merci für die Aufmerksamkeit und a presto. Ja, meine lieben Podcast-Hörer, damit sage ich euch auch euch. Ciao, ciao.